Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Meine Güte, erst wenn man Worte wie MySpace oder Napster sagt, merkt man, wie die Zeit vergangen ist und wie lange das, was damals das Internet und die fantastischen neuen Möglichkeiten war, wie lange das auch schon wieder vorbei ist. Napster ist vor 20 Jahren gestartet, 1999, damals, als niemand auch nur vermutet hätte, jemals für Inhalte im Netz zu zahlen, sei es für Text, Bild oder Musik. Über Napster wurden Musikdateien getauscht, massenhaft, milliardenfach. Die Musikindustrie hat das Internet damals, also 99 und eigentlich auch die Jahrzehnte danach, kalt erwischt. Die hilflose Reaktion auf das Internet und das Musiktauschen im Netz war, Nutzerinnen und Nutzer zu verklagen. Hat aber auch keine wirkliche finanzielle Kompensation bedeutet für die Plattenfirmen. Und dann kam vor 10 Jahren Spotify und hat mit seinem kostenlosen, von Werbung unterbrochenen und dem kostenpflichtigen Premium-Musikstreaming-Modell die netzentsprechende Form von Musikkonsum vorgemacht. Auch eigentlich an den Plattenlabels vorbei. Über die Bedeutung von Musiktauschbörsen und auch von Musikpiraterie habe ich vor der Sendung mit dem Geschäftsführer der kleinen und mittleren unabhängigen Musikunternehmen Deutschlands, VUT, das T, das steht für das Tonträger damals, mit Jörg Heidemann gesprochen. Willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Welche Rolle spielt denn Musikpiraterie, so muss man das ja nennen, dieses Tauschen, welche spielt das heute für Labels? Natürlich nicht mehr die Rolle, die es irgendwie mal gespielt hat, weil es gibt heute fast alles zum Zeitpunkt der Veröffentlichung legal im Netz. Das, was es an Piraterie noch gibt, entsteht dann, wenn einige Künstler meinen, sie müssten exklusiv ihre neuen Platten an irgendwelche Dienste geben. Es gab da Beispiele, Beyoncé, das letzte Beyoncé-Album, exklusiv auf Tidal, bei allen anderen Streaming-Diensten nicht. In dem Moment merkt man dann sprunghaft das Ansteigen von Piraterie, weil es ist klar, jede Veröffentlichung ist irgendwo illegal im Netz zur Verfügung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das kann man nur dadurch kompensieren, dass man möglichst viele feine legale Angebote schafft, die es viel einfacher machen, das Musikstück zu hören, das man gerne hören möchte. Genau, und das Stream, also über Streaming, dass man jetzt Musik nicht mehr besitzen muss, sondern auch einfach nur mal abspielen kann, wie das auf Streaming-Plattformen wie Spotify ja angeboten wird im nicht Premium-Modell. Daran haben sich die Leute ja auch gewöhnt. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass die Plattenfirmen, die Musikindustrie kalt erwischt wurde vom Netz. Das gilt natürlich vor allem auch für die Großen wie Universal oder BMG oder Warner, die als große Unternehmen natürlich nur schnell irgendwie reagieren sollen und können. Wie hat denn diese Musikpiraterie die kleinen und mittleren Musikunternehmen, für die Sie ja stehen, getroffen? Ja, es hat eigentlich im Grunde genommen alle getroffen. Das ist vollkommen klar. Nur wenn ein eher etwas unbekannterer Künstler eine neue Platte rausbringt, da ist jetzt der Run auf eine freie Copy irgendwie nicht so groß wie bei einem Superstar. Aber natürlich, alle hat es schmerzlich erwischt. Und im Grunde genommen war das ja das erste Mal, dass der Musikindustrie was passiert ist, dass ihr der Vertriebsarm weggenommen worden ist. Also früher. Keiner wollte mehr CDs, sondern alle nur MP3s. Nee, der Vertriebsarm weggenommen im Sinne von Technologieunternehmen haben sozusagen den Vertrieb irgendwie der Musik übernommen. Also Spotify oder Apple Music. Genau, oder so. Und das ist natürlich ein Bruch gewesen, den die Musikindustrie, da hat sie sich nicht schlau angestellt. Also sie hätten frühzeitig eigene Dienste und einen großen gemeinsamen Dienst entwickeln sollen, dann würden wir jetzt auch nicht über Value Gap oder solche Themen reden. Also stellt sie sich aber eigentlich dann damit immer noch nicht schlau genug an. Jetzt ist der Zug abgefahren. Also jetzt geht es schlicht und einfach. Jetzt steht sie einfach nur noch dumm da. Ja, dumm da nicht. Also die Musiker haben ja immer noch die Rechte an ihren Stücken. Und jetzt geht es einfach darum, in heutiger Zeit dafür zu sorgen, dass alle die Rechte haben, also die Urheber, auch entsprechend daran beteiligt werden, wenn diese Musik von ihnen gehört wird. Wie bewerten Sie denn die Reaktion der vor allem ja großen Labels, die Musiktauscher, die Fans zu verklagen? Das war blöd. Denn der Fan an sich, der ist einfach wahnsinnig neugierig auf irgendwie die neue Musik irgendwie seines Lieblingsstars und die möchte er gerne hören und dann geht es darum, dafür zu sorgen, dass sie so schnell wie möglich legal hörbar ist. Und wir haben als VUT damals in der Zeit uns stark dafür eingesetzt, dass die Dienste, die ja zum Teil auch wieder von Werbung finanziert wurden, entsprechend an die Kandare und an die Verantwortung genommen werden müssen. Aber wir haben eigentlich immer gesagt, lasst eigentlich die Fans in Ruhe. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit der Streaming-Ökonomie heute? Also wie sehr oder wie gut sind denn diese Dienste an die Kandare genommen, gerade wenn es um gerechte Verteilung der Einkommen, die da generiert werden, geht? Das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite muss man unterscheiden zwischen den legalen Streaming-Diensten, die auch als Content-Provider eingestuft sind. Also sprich die ganze Batterie Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon. Die Zahlen, YouTube die Lizenz, vielleicht auch. Ja, ne? YouTube Music dann schon. YouTube als Videoservice definitiv nicht. Mhm. Das ist ja die große Debatte, die wollen wir jetzt hier gar nicht aufmachen. Artikel 13 Urheberrechtslinie. Mhm. Schlicht und einfach kurz erklärt nochmal, YouTube ist kein Content-Provider rechtlich. YouTube ist ein Host-Provider. Ein Host-Provider stellt die Struktur zur Verfügung und sagt, was auf meiner Plattform passiert, ist mir doch egal, dafür bin ich nicht verantwortlich. Und es geht jetzt darum, dafür zu sorgen, dass sie die Verantwortlichkeit annehmen und auch Musikstücke lizenzieren, genau wie es die anderen machen. Mhm. Dann würde es uns allen, und ich spreche da jetzt sowohl für die Industrie als auch für die kleinen und mittleren Unternehmen, schon ein ganzes Stück besser gehen. Das geht jetzt seinen Weg, seinen Trilogweg. Und obwohl YouTube ja behauptet, in 2019 geht das Internet kaputt, wird diese, ich sag jetzt mal, Fake-News-Kampagne nicht fruchten. Und zu den anderen, wie zufrieden sind Sie mit der Streaming-Ökonomie der Content-Provider dann? Da haben wir ein etabliertes System. Es gibt 2, 3, 4 Stellschrauben, wo man sicherlich noch was dran machen könnte. Das eine ist, dass ich es sehr spannend finde, zu überlegen, ob ein Umstellen der Abrechnungssysteme auf die sogenannten User-Centric, auf das User-Centric Model, ob das was bringen könnte. Was bedeutet das? Momentan ist es so, wenn man einen Streaming-Dienst nutzt, nehmen wir mal an, als Abonnent, ich zahle meine 10 Euro im Monat, die 10 Euro kommen in einen Pot und alles aus diesem Pot wird ausgezahlt. Und der, der am meisten gestreamt wird, kriegt das meiste Geld. Mhm. Sprich, ich bezahle mit meinen 10 Euro Justin Bieber und Drake, obwohl ich sie überhaupt nicht höre. Mhm. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, dass man exakt das abrechnet, was man auch hört. Also meine 10 Euro fließen komplett an die Künstler und an die Musikstücke, die ich gehört habe. Und wenn ich in einem Monat nur ein Stück gehört habe, kriegt dieses Stück die 10 Euro. Das finde ich eine sehr spannende Debatte. Da gibt es momentan auch Untersuchungen, ob das eigentlich was in der grundsätzlichen Abrechnung an Künstler was verändern würde. Ja, da gibt es Veränderungen, sehr spannende Veränderungen, auch dahingehend, dass lokale Künstler eigentlich davon eher profitieren würden. Das Zweite ist, dass man sich überlegen muss, ob diese Save- und Skip-Raten, also 30 Sekunden muss man ein Stück hören, dann damit zählt es als Stream, genau. Genau. Ist das eigentlich die richtige Methode? Denn dadurch werden bestimmte Stücke, nehmen wir mal an, darüber haben wir gestern gesprochen, klassische Kompositionen, Jazzkompositionen werden benachteiligt. Alles, was komplizierter ist, fällt raus, genau. Da könnte man ja überlegen, für längere Stücke so alle 4 Minuten einen neuen Stopp zu setzen sozusagen. Das heißt, längere Stücke, wenn sie ganz gehört werden, zählen mehr als einfache Popstücke, die jetzt 3:20 dauern. Das könnte eine interessante Geschichte sein. Dann wissen wir aus einer Musikstudie, Musiknutzungsstudie, die wir mit mehreren Verbänden gerade finanzieren, dass es durchaus Bereitschaft gibt bei Hörern für eine höhere Soundqualität, doch durchaus einen höheren Abo-Preis zu bezahlen. Sprich, wenn man ein Modell entwickeln würde, dass die Streaming-Dienste in einer höheren Soundqualität entsprechend streamen würden, gäbe es eine Gruppe von Leuten, die bereit wären, da vielleicht das Doppelte für zu bezahlen. Hm. Das ist ein Ansatzpunkt. Vielen Dank, Jörg Heidemann, Geschäftsführer des Verbandes der kleinen und mittleren unabhängigen Musikunternehmen Deutschlands, über die Bedeutung von Musikpiraterie und wie die Streaming-Ökonomie gerechter werden könnte.